Gehen wir in dieselbe Richtung oder treten wir auf der Stelle? Luis. Luis. Es ist gut. Luis. Warum höre ich's? Wie aus einem Laut. Der Schock vielleicht. Okay, jetzt zum Nachnamen. Ist eine große Hilfe, Albert. Hat's dir nichts ausgemacht, dass die zwei zusammen im Haus schliefen? Übrigens, wie war er angezogen? Windjacke, Jacke oder Mantel? Lederjacke. Ausgebeult mir, wie ein Blouson. Sehr gut. Sie verstehen, ich stelle diese Fragen nur, um an die Erinnerung ranzukommen. Wo war Ihre Frau die ganze Zeit? Kam sie raus zum Wagen? Nein, sie war in der Küche beim Kochen. Sie gehen also ins Haus und Clara sagt, Mutter, das ist mein Freund Luis. Da muss sie doch seinen Nachnamen genannt haben. Okay, wie hat Ihre Frau reagiert? Oder war er nicht der erste Ex-Häftling, den Clara mitbrachte? Doch, war der erste. Und sie hat wahrscheinlich angenommen, dass die beiden eine Beziehung haben. Wie heißt Ihre Frau übrigens? Jean. Ja, sie hat angenommen... Und wie kam ihr das vor? Ein Puerto Ricaner in einer Lederjacke. Jean war Tänzerin. Bitte? In Broadway-Shows, als wir uns kennenlernten. Da war sie gewohnt, alle möglichen Leute zu treffen. Ah, ja. Warum soll ich's verheimlichen? Ich hatte eine schwarze Kompanie im Krieg. Ich habe 3 Jahre mit diesen Männern verbracht. Ich will auch nicht verheimlichen, dass diese Leute manchmal hoffnungslose Fälle sind, aber ich meine... Verstehen Sie? Nein. Was meinen Sie? Ja, dass ich mehr als die üblichen Erfahrungen mit Ihnen habe. Moment mal. Sie und Jean, wussten Sie, dass er im Gefängnis war, weil er seine Freundin umgebracht hatte? Also, nein, das haben Sie erst nach dem Essen gesagt. Würde mich interessieren, wie das Gespräch drauf kam. Clara kam von selbst drauf. Sie war stolz auf seine Veränderung. Und Sie, wie fanden Sie das? Haben Sie daran geglaubt? An die Veränderung? Ich versuche nur, Ihre Gefühle zu reaktivieren, verstehen Sie? Ich meine, als Sie sagte, Luis war im Gefängnis, Daddy, er hat seine Freundin umgebracht, wie hat das auf Sie gewirkt? Ich war stolz. Warum? Dass sie was Anständiges macht im Leben. Ja. Was meinen Sie mit anständig? Ja, mit solchen Männern zu arbeiten. Von denen einer sie wahrscheinlich umgebracht hat. Ja, schon. Ja? Ich meine... Albert, fühlen Sie sich schuldig, weil Sie nicht auf der Stelle reagiert, eingegriffen haben? Ich sagte, ich war stolz auf Sie. Also, wollen Sie mir sagen, dass Sie dastehen und Gute Nacht sagen, während Ihre Tochter mit einem verurteilten Killer die Treppe in Ihr Mädchenzimmer raufgeht und Sie sind überglücklich? Ich habe nicht gesagt, dass ich glücklich... Was also? Dass Sie weder wütend noch glücklich sind, sondern... Sie verdrängen das. Sie können mir seinen Namen nicht nennen, weil Sie sich weigern, die Erinnerung an Ihre Gefühle von damals ranzulassen. Ist ja lange her. 2 Monate. Gut, entspannen wir uns. Warten wir, bis es kommt. Tut mir leid, wenn es so aussieht, als ob ich Sie bedränge, Albert. Schon gut. Ich versuche mein Bestes. Wir wollen doch beide das Gleiche, oder? Entschuldigen Sie, ich dachte, dass Sie als Jude das besser verstehen, diese Situation. Ich meine, wenn Sie plötzlich so einem unterprivilegierten Menschen gegenüberstehen... Ich weiß, was Sie meinen, ging mir früher auch so. Ich hatte eine Menge Verständnis, aber ich habe es aufgegeben. Mhm. Ich habe meine Grenzen, Jude oder Nicht-Jude. Ich denke, einer, der einer Frau den Kopf abschneidet, ist ein Verbrecher. Und wenn er benachteiligt worden ist und eine schwere Kindheit hatte, kann ich nur sagen, dass die meisten Puerto Ricaner den gleichen Lebenslauf haben und keine Verbrecher sind. Früher habe ich mir viele Fragen übers Leben gestellt, aber in den letzten Jahren sind nur zwei geblieben. Was hat der Kerl gemacht und wie kann ich es beweisen? Ob seine Mutter ihn wochenlang in beschissenen Windeln hat liegen lassen, ist nicht mein Problem. Habe ich recht? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber Sie finden doch, dass ich recht habe. Ja, sicher, aber... Aber was? Ich kann es nicht erklären.